Sein Widerspruch richtete sich nicht gegen das Paradox als kritische Kategorie, sondern gegen die angeblich von Barth und Gogarten nicht vollzogene Konsequenz, die mit der negativen Dialektik der Unanschaubarkeit und Nichtgegenständlichkeit der Gnade als gleichzeitigem Gericht verbundene Position erkennen zu lassen. Er bejahte also Barths Rückgriff auf Kierkegaard im Sinne der Ahnenreihe Pascal, Luther, Augustin, Johannes und Paulus, damit auch die Kritik an jener Synthese des Gegensatzes von Unbedingtem und Bedingten. Aber er vermisste bei Barth die Konsequenz, dass zwar das ganze dialektische Denken unter der Krisis stehe, aber die ganze unendliche Reihe der Selbstaufhebungen nicht aufgehoben wird. So ist eine solche kritische Theologie insgesamt kategorial gesehen Position. Diese Argumentation entspricht der philosophischen Einsicht, dass alle Negationen der Skepsis das Realkriterium der Wahrheit als möglicher Voraussetzung nicht aufheben können. Tillich machte auf diese Weise darauf aufmerksam, dass dieser Grundgedanke, dass in jedem Nein auch ein Ja steckt, für die Verhältnisbestimmung von Gott und Natur, Gott und Geist und Gott und Geschichte Gültigkeit habe. Zitat: Das Negative kann sich nur am Positiven, nicht am Negativen offenbaren. Damit wird die angebliche Einseitigkeit der Theologie der Krise gegenüber den Leitbegriffen der Schöpfung, wie der Autonomie des Geistes und der Heilsgeschichte zu einer Korrektur genötigt. Die positive Wurzel der Theologie der Krise werde verkannt und es entstehe eine Theologie des positiven Absurdum, so Tillich. Die Divergenz zeige sich entscheidend in der Christologie. Zitat Tillich: Der Glaube ist nicht ein Werk der Bejahung des Absurden. Tillich unterscheidet also zwischen kritischem und positivem Paradox. Um das Missverständnis des Paradoxes als Absurdum abzuwehren. Er kritisiert damit faktisch die Tertullian zugeschriebene Dialektik des Credo quia absurdum. Ich glaube, weil es absurd ist. Karl Barths Antwort lässt erkennen, dass er sich einerseits missverstanden fühlt, weil bei ihm das in dem Nein des Gerichts verborgene Ja der Gnade doch immer wieder betont worden sei. Aber er sieht andererseits auch einen ganz deutlichen Unterschied darin, dass Tillich die theologische Dialektik als Kulturphilosoph betreibt. Theologisch gäbe es eben keine positive Wurzel, sondern nur ein Loch. Erst von außen, von Gott extra nos, entsteht eine unmögliche Möglichkeit, die sich auf das Gott hat gesprochen, Deus dixit, als Offenbarung, die vorauszusetzen sei, beruft. Barth möchte, immer ein riskantes Unternehmen, versuchen, den Tillichschen Ansatz besser zu verstehen, als er sich selbst versteht, indem er zurückfragt, warum eigentlich die Geste der Absolutheit verboten sein solle, welch unendlich langweiligen, wahrhaft schleiermacherischen Friedenshimmel stellt Tillich uns mit solchem Verbot in Aussicht. Krisis, und darin deutet sich in der Tat eine gewisse Nähe zu Tillichs Anliegen an, heißt doch nicht an sich Negation und also Verbot, sondern Warnung, allerdings aber vielleicht auch Mahnung. Barth bewegt sich hiermit aus dem Gebiet der Logik, der philosophischen Logik, in die Rhetorik, die theologische Rhetorik. Dazu passen auch seine Bildreden, wie die Darstellung des logischen Regressus ad infinitum, des Rückgang zum Unendlichen, mit einer Seeschlange, die sich zum Überfluss auch noch in den Schwanz beißt, oder von der philosophischen Münchhauseniade. Barths Kritik läuft darauf hinaus, dass Tillich als Philosoph, der dementsprechend auch statt von Gott, von dem, Zitat Barth, frostigen Ungeheuer, das Unbedingte, rede, die Paradoxie des positiven Paradoxes nicht aufrecht erhalte. Deshalb trägt seine Rückäußerung auch den Titel von der Paradoxie des positiven Paradoxes. Statt vom Unbedingten her sollte Tillich besser den Begriff des Existenziellen in dem von Kierkegaard geprägtem Sinn verwenden. Damit hat Barth den entscheidenden Punkt erreicht, der es ihm zu ermöglichen scheint, bei Tillich nicht mehr als eine Symboltheorie zu vermuten, die mit dem Gott des Schleiermachers und Hegels eine ganz auffallende Ähnlichkeit habe, aber keine mit dem Gott Luthers und Kierkegaards. Gottes Souveränität käme nicht zur Geltung und in der Christologie käme dieser Gegensatz zum Austrag. Hier meldet sich bereits Barths später noch deutlicherer Ansatz einer kirchlichen Dogmatik. Der Gott der Kirche, Deus Ecclesiae, der in der reformierten Christologie mit der Dialektik von Freiheit und Liebe am deutlichsten in seiner Singularität anerkannt werde, wird hier zum Argument. Das ergibt auch die Forderung nach theologischer Exegese, die für Barth bekanntlich kritischer als die historische Kritik ist. Theologie steht hier gegen theonome Symbolik und Barth fürchtet, wieder sehr rhetorisch, eine Theologie des babylonischen Turmbaus bei Tillich. Tillichs kurze Antwort bezeichnet seine eigene Arbeit als philosophisch-theologisch und weist damit auf das Problem hin, wie sich Philosophie und Theologie des Paradoxes zueinander verhalten. Tillich bejaht die Aufgabe, gerade als Theologe auch Kulturphilosoph zu sein. Er stellt auch klar, dass dass für ihn das Unbedingte kein Ersatzbegriff sei für Gott, sondern, Zitat, ein Schlüssel, um die verschlossene Tür zu dem Sanctissimum des Namens Gott sich und anderen zu öffnen. Er wirft Barth und Gogarten die Neigung zu einem sehr positiven und sehr undialektischen Supranaturalismus vor. Barths Berufung auf die reformierte Christologie wird schließlich von Tillich mit der bewussten Bejahung der lutherischen Tradition gekontert. Damit ergibt sich für Tillich bei notwendiger Kritik eben doch auch ein Anschluss an Schleiermacher und Hegel. Ist diese Auseinandersetzung zwischen Tillich und Barth, die meines Wissens bisher nicht gründlich analysiert worden ist, auch nicht in dem Buch von Michael Beindker, der vorzüglichen Studie Die Dialektik in der dialektischen Theologie Karl Barths, heute noch für uns interessant? Das lässt sich zumindest erproben, wenn wir fragen, in welcher Weise hier Kierkegaards Paradoxverständnis rezipiert worden ist. Hat Barth Kierkegaards Anliegen getroffen oder ist er bei Tillich besser gewahrt? Oder sind beide gar nicht zu der Position Kierkegaards vorgestoßen? Diesen Fragenkomplex wende ich mich jetzt zu. Erstens, zuerst ist festzustellen, dass die Auseinandersetzung zwischen Barth und Tillich die Spannung zwischen Philosophie und Theologie des Paradoxes deutlich gemacht hat, die eben auch bei Kierkegaard schon existiert, weshalb die Frage nach dem Verhältnis von Philosophie und Theologie beziehungsweise Philosophie und Christentum immer wieder, ebenso wie bei Schleiermacher, als Schlüsselfrage auftaucht und ja auch den Titel dieser Tagung geprägt hat. Und ich füge hinzu, wie es Kollege Forte auch gesagt hat, beide gehören in der Diskussion zusammen. Wer das Paradox als Kategorie verwendet, der fordert damit eine Klärung des unterschiedlichen Gebrauchs in Philosophie und Theologie heraus, dessen mögliche verborgene Einheit nicht ohne Differenzbestimmungen zu gewinnen ist. Kierkegaard hat deshalb bekanntlich ja auch zwischen sokratischem und christologischem Paradox unterschieden. Das Sokratische ist philosophisch, das Christologische theologisch. Das Sokratische Paradox ist für ihn die Kategorie, um das Verhältnis des Geistes in seiner Unbedingtheit zu dem existierenden Einzelnen so zu bestimmen, dass die Existenz zum Existieren kommt, anstatt in einem System des Daseins ihr Leben zu verlieren. Dieser philosophische Ansatz hat religionsphilosophische Bedeutung, weswegen das Pseudonym Johannes Climacus auch die Religiosität A in der unwissenschaftlichen Nachschrift Paradox als Subjektivität, die die Wahrheit ist, fast. Die christlich-theologische Vorgabe der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus als einzelner historischer Person ermöglicht es Kierkegaard durch die Potenzierung des Paradoxgedankens, das notwendige Wagnis der Existenz noch zu steigern. Denn nun werde auch die christliche Lehre, nicht nur das religiöse Selbstverständnis, existenzdialektisch genutzt, um die wahre Gleichzeitigkeit, bekanntlich fasste Kierkegaard diesen Gedanken als den Gedanken seines Lebens auf, um die wahre Gleichzeitigkeit mit der historischen Kontingenz der Wahrheit Gottes gegen bequeme Rückversicherung zu schützen. Die philosophische Denkfigur des Paradoxes bekommt als kritische Waffe gegen mangelnde Existenz als Selbst theologische und christenheitskritische Bedeutung. Es ergibt sich die Frage, ob Kierkegaard nicht die implizite Theologie dieser philosophischen Abwehrmaßnahme zu sehr bejaht hat. Man kann ihn auch säkularisieren. Er hat den biblischen Sinn von Geist und Zeit dadurch unterbestimmt, sodass der soziale Charakter der Lehre vom Heil der Kirche als Leib Christi, damit die Leibhaftigkeit überhaupt vernachlässigt bleibt. Es ist nur das Reich des Geistes. Zweitens, die Auseinandersetzung zwischen Tillich und Barth hat die Frage erneuert, ob das Paradox bei Kierkegaard Beziehungen zu Analogie, Gleichnis, Metapher enthält, oder als schroffe Infragestellung jeder Sprachbrücke nur einen Punkt erfasst, anstatt einen Weg als Prozess oder einen Raum als Chance der Begegnung und Bewohnbarkeit einzuräumen. Kierkegaard hat immerhin eine einfache Gleichsetzung von Absurdität und Paradoxie zurückgewiesen. Das zeigen seine Notizen zu der Kritik an das Pseudonym Theophilos Nikolaus, passt heute zum Nikolaustag, Theophilos Nikolaus, Stellungnahme zu Furcht und Zittern und der unwissenschaftlichen Nachschrift. Kierkegaard gebraucht den Begriff absurd, um formal das negative Merkmal der Mitteilung für den Glauben zu erhalten. Die Möglichkeit des Ärgernisses darf nicht von außen beseitigt werden, weil sonst Glaube als Existenzrisiko mit Wissen als Versicherung außerhalb der Existenz verwechselt würde. Dass in dem realen Vollzug des Glaubens keine Absurdität existiert, sondern nur für jeden Dritten als Beobachter, hat er ausdrücklich festgehalten. Das Paradox ist also kein Absurdum, recht verstanden. Drittens, weder Barth noch Tillich haben Kierkegaards Konzept hinreichend zur Kenntnis genommen. Barth akzeptiert das polemische Moment gegen falsche Identität, war aber keineswegs, das hat Beinker gesagt, in seiner Konzeption von Dialektik nur von Kierkegaard geleitet, sondern auch von dem Theologen Wilhelm Hermann und Heinrich Barth und konnte später auch auf den Begriff des Paradoxes verzichten. Stattdessen spricht Barth dann vom Geheimnis, vom Mysterium, der Offenbarung der Gnade und von der Absurdität der Sünde. Die Sünde wird absurd und für Barth auch paradox. Tillich sah die Nutzung der philosophischen Dialektik des Denkens als Vorbehalt, ließ aber das Interesse an Identität und Korrelation nicht fallen, sodass die Wahrheit des Mythos die Seinsfrage als Teilhabe, allerdings nicht als Habe, akut blieb. Beide haben sich so von Kierkegaards Konzeption des Paradoxes entfernt. Ohne Kierkegaards Verbindungen zum Gleichzeitigkeitsproblem und zu einer Theologie der Nachfolge ethisch konkret zu verfolgen. Das kann hier aus Zeitgründen nicht näher dargelegt werden. Kierkegaards These, dass die Gleichzeitigkeit zugleich die Bestimmung für den Glauben sei, als auch abgekürzt der Glaube selbst, bedarf noch der Aufarbeitung. Einen ersten Versuch dazu habe ich unternommen, worauf hinzuweisen ist. Viertens, der Begriff des positiven Paradoxes ist neuerdings für einen Entwurf einer neostrukturalistischen Religionspädagogik, Bernd Beuscher, Positives Paradox, Wien 1993, aufgenommen worden. Die Auseinandersetzung zwischen Tillich und Barth ist dort nur angedeutet. Immerhin ist die Inanspruchnahme Kierkegaards im Sinne der psychoanalytischen Philosophie von Jacques Lacan bedenkenswert. Lacan bejaht Kierkegaards Wahrnehmung der Wiederholung als das Problem, an dem alle Metaphysik strandet. Der Unterschied von Erinnerung und Wiederholung trifft die Differenz von allgemeinem griechischen Wissen und der existenziellen Inanspruchnahme. Das Paradox enthält das Problem der Wiederholung als existenzethischer Forderung. Aber man kann wohl kaum mit Beuscher bzw. Adorno nun die Gesundheit zum Tode als Devise einer neostrukturalistischen Auslegung des Paradoxes als Kierkegaard gemäß verstehen. Kierkegaard reizt dazu, eine protestantische Theologia crucis naturalis, eine natürliche Theologie des Kreuzes, so Paul Schütz, mit dem Anspruch auf Lebensrealität zu verbinden. Ich erinnere noch einmal daran, das Paradox ist eine interdisziplinäre Kategorie. Die Tagung in Eichstätt 1990 über das Paradox bestätigte die enzyklopädische Bedeutung. Rhetorik und Psychologie können von Kierkegaard Wesentliches lernen. Sie müssten dann auch Kierkegaard in seiner problematischen Abgrenzung gegen Ästhetik erörtern, weil er als religiöser Schriftsteller zwar vor Ästhetik warnt, aber dies doch in poetischer Weise tut. Und man könnte sich auch einen Ästhetiker als vollkommenen Vertreter des Paradoxgedankens und eines paradoxen Lebens postmodern vorstellen. Es könnte nicht nur die zweite Ethik, die Kierkegaard will, geben, sondern auch die zweite Ästhetik. Ebenso ist sein Verständnis von seelischen Ambivalenzen in das Paradoxieverständnis einzubringen. Denn diese Ambivalenzen, wie zum Beispiel Hass, Liebe zugleich, das sind ja die wahren Paradoxe, mit denen wir zu tun haben. Insgesamt ist eine Hermeneutik der Grenze, die nicht verwischt wird, welche in Fragestellungen erst eine Antwort auf eigenes Risiko ermöglichen, nötig. Fünftens, theologisch wird jede Doxologie, also das Lob Gottes, denkerisch konsequent bedacht, nur eine Paradoxologie. Doxologie sein können, die die Sagbarkeit Gottes als bleibend denkwürdig festhält. Das Paradox als außerordentliches Denk- und Sprachzeichen ist theologisch unentbehrlich, um die wirksame Einheit und Differenz von Glauben und Wissen zu dokumentieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und auch den Übersetzer. Ja, wir danken sehr Professor Schreuer für diese wirklich einfache und tiefe Rede über das Verhältnis von dieser Polemik zwischen Barth und Tillich und auch diese ästhetische, postmoderne Streit des Paradoxes. Adesso vogliamo aprire la discussione, dopo Nicoletti chiude e Monsignor Roger ci dà il saluto. Il saluto finale. Allora vogliamo aprire la discussione. Vieni Fischer. Ja, bitte. Grazie für die Relationen. Herr Schröer, ich habe eine Frage zur Rezeptionsgeschichte Kierkegaards, speziell bei Karl Barth. Barth beruft sich in seinen frühen Jahren auf Kierkegaard zu einem ganz bestimmten Zweck, nämlich zu dem Zweck, den radikalen Gegensatz zwischen Gott und Mensch zu pointieren, zu betonen und die Theologie zu befreien von der nach seiner Meinung anthropologischen Verfälschung und Zuspitzung im 19. Jahrhundert, speziell bei Schleiermacher und der Theologie, die von Schleiermacher geprägt ist. Und zu diesem Zweck beruft er sich auf Kierkegaard und vor allem auf das Paradox und den radikalen Gegensatz. Aber dieser radikale Gegensatz bei Kierkegaard ist ja eingebettet in eine Beziehung, und zwar in die Beziehung von Ästhetik, Ethik, Religiosität A, Religiosität B. Das heißt, Kierkegaard denkt den Gegensatz immer auch im Modus der Beziehung. Dadurch wird der Gegensatz modifiziert. Außerdem konzentriert sich Kierkegaard auf das Existenzielle. Und das Existenzielle ist eine Weise des Anthropologischen. Und das hat Barth irgendwann gemerkt. Etwa 1930, 1930, da etwa hat er es gemerkt, und in der kirchlichen Dogmatik wird auf Kierkegaard nur noch kritisch Bezug genommen, und in seiner Geschichte der protestantischen Theologie hat er ihn überhaupt nicht mehr behandelt. Das heißt, er hat gemerkt, dass Kierkegaard nicht in die Traditionslinie hineingehört, in die er ihn gerne stellen wollte, Jeremia, Paulus, Calvin, Luther etc., sondern dass er in eine andere Traditionslinie gehört und hat insofern Abstand genommen von Kierkegaard, ist auf ihn, zu ihm auf Distanz gegangen, während Tillich durchaus Kierkegaard insofern richtig verstanden hat, als er das Paradox eingebettet hat in eine existenzielle Theologie. Er hat nicht den gesamten Kierkegaard übernommen, aber er hat meines Erachtens den Gedanken des Paradoxes im Blick auf die Christologie angemessener verstanden als das bei Barth der Fall ist. Meine Frage ist, ob Sie das ähnlich sehen oder ob Sie da eine andere Sicht der Dinge haben. Grazie. Grazie. Grazie. Kann ich gleich antworten? Ja, sofort. Also ich kann das nur unterstützen, Herr Fischer. Ich sehe das genauso. Das ist meines Erachtens genau die Sicht der Dinge. Bloß muss man sehen, beide haben etwas von Kierkegaard damit auch nicht aufgenommen. Also Barth hatte ein gewisses Recht, diese Kritik bis zur Kritik an der Kirche in diesem radikalen Sinne, Gott und Mensch sind getrennt und wir können nicht als Menschen Gott jetzt in Anspruch nehmen, das derartig zu betonen. Insgeheim hatte Barth aber schon immer eine Theorie des Gleichnisses, vom Ja Gottes, vom Geheimnis. Ja, aber darin, dass er schon am Anfang sagte, das Ja ist stärker als das Nein, das hat schon Barth sehr früh gesagt, ist also das Interesse daran, dass hier eigentlich, wie er später sagt, nur eine erste Notwendigkeit, eine Durchgangsstufe ist gegeben. Barth hat ja später, als er in Kopenhagen den Sonnenpreis entgegengenommen hat, nochmal gesagt, Kierkegaard wird sich wundern, dass ich hier den Preis entgegennehme, und hat sein Verhältnis zu Kierkegaard bestimmt als ein notwendiges Durchgangsstadium. Jeder Theologe muss die Krise kennenlernen. Dazu hilft ihm Kierkegaard. Dann aber muss er weitergehen. Und im Grunde kann man sagen, er hat Kierkegaard des anthropozentrischen Ansatzes, wie Sie es sagen, dann verdächtigt und sich davon getrennt. Und er hat, das kann man auch nachweisen, Kierkegaard als Pietisten verstanden. Als Pietisten. Und deswegen ist die Diskussion Kierkegaard und der Pietismus, was man darunter versteht, auch sehr aktuell theologisch. Tillich hat ihn bejaht, hat ihn festgehalten, hat aber immer Identität und Korrelation mitbejaht, was mir die Frage ist, ob Kierkegaard nicht die Existenz als Interesse, wie wir heute gehört haben, als mathematischen Punkt, den man nicht festmachen kann, verstanden hat und damit doch zu Schelling Identitätsphilosophie und Theologie zurückgekehrt ist. Also in der Hinsicht würde Kierkegaard beiden ein Nota Bene geben. Dankeschön. Chiedo scusa, mamma mia, si sente? Si sente, sì. Ah bene, fa piacere. Chiedo scusa se sarò magari un pochino provocatorio, ma io ho avuto l'impressione di avere sempre parlato sì, con un Kierkegaard che non è mai esistito. Io sono stato allevato a Torino nella seconda metà degli anni 60 a pane e Kierkegaard, ma era un Kierkegaard la cui forza dirompente, ecco, stava nel fatto che mi pare allora, 30 anni fa, venissero prese molto sul serio come delle posizioni del pensiero, delle posizioni limite del pensiero, il paradosso, il singolo, l'eccezione, per parlare solo di tre categorie. Ora vengo 30 anni dopo a un convegno e trovo Kierkegaard addomesticato. Non da tutti. Non da tutti. Rincorso e mangiato dallo Hegel che si è fatto valanga, sì, no? Disastro. E che in qualche modo viene certamente ricondotto, rispiegato, eccetera, eccetera, ma alla fine della categoria del paradosso viene fatta una normalità del pensiero. Perché? Insieme al paradosso è ora, per grande tradizione intellettuale hegeliana, immediatamente pensato insieme anche il contrario, immediatamente mit impliziert, anche, allora è questo, per Dio, la prima cosa che mi viene in mente è venga un altro Kierkegaard che ci salvi, per carità, perché siamo di nuovo arrivati in questa pastetta in cui tutto è omogeneizzato, in cui tutto è spiegato, in cui non c'è più assolutamente nulla che ci possa interessare nel senso serio della cosa. Allora, che ne è? Il problema è la giustizia che fa il suo corso, la giustizia del tempo, è l'eccezione, la nemesi che non possono resistere se non ecco, diventando seriamente il caso della singola persona o il caso del silenzio. Il rischio che mi pare Kierkegaard voleva correre era il rischio non solo di impazzire, ma di essere assolutamente un isolato, di fare una filosofia solipsistica, di salvare o dannare se stesso. Ecco, tutta questa cosa e il pathos e le modalità estetiche con cui cerca di tenere lontano i cani filosofici che gli mordono i talloni, ecco, tutto questo non ha più fino in fondo funzionato. Quando poi, e questa è un pochino la direzione della domanda a lei, così pacificamente, ecco, si assume che anche davanti al paradosso la filosofia e la teologia, no, sono in una posizione analoga, parallela. Ecco, allora questo francamente mi sembra un pochino troppo. E io chiedo a lei, teologia e filosofia non si rapportano al paradosso in una maniera fondamentalmente diversa, perché per l'una... Per quella cristiana, ovviamente, il paradosso è il centro, perché è Giovanni 1,14, come si diceva, e quindi non si potrà, dal punto di vista teologico, mai più di tanto espungere la drammaticità, l'esplosività e l'intenibilità di questa posizione. E infatti le chiese non possono che essere delle chiese idolatre, ecco, che spezzano in due, per cui c'è Dio Padre e Cristo uomo. E non si adora il paradosso, perché non è accessibile. E dall'altra parte invece la filosofia ha e avrà sempre tutte le armi per ridurre il paradosso a o un caso normalissimo del pensiero oppure a un periferico e bizzarro tic di alcuni. Bellissimo, Bonola, l'intervento bellissimo. Bonola. Vuole dire, sopporto, altre volte? Sembra meglio che faccia subito. Ja, ich möchte auch etwas dazu sagen. Ich glaube, dass die Leidenschaftlichkeit Kierkegaards als Widerspruch gegen das System durchaus erhalten bleibt und erhalten bleiben soll. Also in der Hinsicht stimme ich dem zu, dass diese Stimme der Provokation nicht eingeebnet werden soll. Aber man muss doch auch sehen, dass Kierkegaard an Kommunikation interessiert war. Der Einzelne isoliert kann ein Aufschrei sein, der einer Gemeinschaft zu denken gibt, in welcher Weise überhaupt Gemeinschaft existiert. Und er kann ein Aufruf sein, dass es nur eine Gemeinschaft geben sollte von Menschen, die sich selbst riskieren. Kierkegaard hatte, so meine ich, eine Vorstellung von Gemeinschaft, mit Kommunikation, mit ganz einfachen Menschen. Er wollte eigentlich nicht nur die Ausnahme sein. Man kann sogar sagen, er wollte die spitze Ausnahme sein, die die Regel der Kommunikation unter Menschen wahrer Freiheit und wahrer Liebe bestätigt. Also in dem Sinne ist Kierkegaard selbst eigentlich auch immer, da brauchen Sie ja nur zu überlegen, sein Buch über die Liebe, daran interessiert. Er ist bloß durch die Reaktion der anderen in eine solche Frontstellung geraten, weil die Ausnahme des Einzelnen nicht akzeptiert wird. Und ich glaube, dass eine heutige Theologie der Freiheit, eine Theorie der Subjektivität, die dann wahrscheinlich auch postmodern ist, in dem Sinne, dass keine generelle Norm aufgestellt werden kann, dass das die Voraussetzung für eine bessere Gemeinschaft ist. Und darin bleibt er dann auch eine entsprechende Ermahnung und eine ständige Kritik. Also in der Hinsicht hat er ja nicht alles aufgekündigt und wurde nur der Einzige, sondern der Einzelne, der betonte, jeder muss sein Lebensproblem selbst lösen und kann es sich nicht durch ein Fernsehen oder durch irgendeine Meinungsindustrie abnehmen lassen. Das bleibt eine scharfe Kritik, die wir auch kulturtheologisch und kulturphilosophisch aufrechterhalten müssen. Danke. Ci sono degli altri? Prima mi sembrava che ci fosse qualcun altro. Ja, ich vielleicht Kierkegaard verdorben hat, oder? Ich vielleicht Bart, der Kierkegaard verdorben hat, ich meine. Der Tillich hatte von ihm etwas besser verstanden, existenzialistisch, aber Bart, so durch diese zockte Gott auf einer Seite, der Mensch auf der anderen Seite, das ist nicht... Eine wahre Nachahmung Kierkegaards gibt es, glaube ich, in der derzeitigen Theologie nicht. Es ist ja auch eine Frage, ob wir Kierkegaard einfach repristinieren sollen oder ob wir ihn wieder heranholen sollen, sodass er uns auf das Wesentliche und Wichtige aufmerksam macht. Jedenfalls kann man sagen, weder Barth noch Tillich halten das eigentlich in dieser Herausforderung durch. Und ich würde überlegen, da ist es wirklich wahr, auch in der Theologie und Philosophie, eine solche Herausforderung wieder kommt. Sie war bei Adorno in der kritischen Theorie, in der negativen Dialektik. Aber dies hat sich ja auch als ein Problem herausgestellt. Und heutzutage wird sie, das habe ich versucht anzudeuten, am ehesten realisiert in einer modernen Theorie der Freiheit innerhalb der ganzen Systeme, die sich auch poetisch, dichterisch durchsetzt. Und wir haben ja hier gehört, das war für mich eindrücklich, dass vor der Idee über das Paradox der philosophischen Betrachtung diese Liebeserzählung steht, ein dichterischer Versuch. Und im Grunde ist das Paradox das logische Denkinstrument, um diese Poesie vorher im Bereich des Denkens deutlich zu machen. Das heißt, ohne diese Erzählung von dem König und dem Mädchen, ohne eine Poesie, ich würde sogar sagen eine Theopoesie, kann man das Paradox eigentlich gar nicht verstehen. Und deswegen müssen wir überlegen, ob es auch eine Poesie des Paradoxes gibt, die also literarisch und philosophisch entwickelt wird und die dann Philosophie und Theologie auch näher bedenken können. Daran müssten wir suchen, das war damals hier zum Ausdruck in der großen Eichstätt-Symposion, in wie vielen dichterischen Äußerungen Poesie des Paradoxes eigentlich realisiert wird und wie weit auch die Bibel in der Richtung stärker gedeutet werden muss. Sehr interessant, danke.